Zeuge Charles Coward, Großbritannien, Geschäftsführer, 61 Jahre, 138. Verhandlungstag, 19.02.1965. Einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Do you agree that your testimony be taken down on tape to support the recollection of the court? What I will say will be the truth of what I actually seen. Is that what you mean? Meinen Sie, dass das, was ich sagen werde, die Wahrheit sein wird über das, was ich wirklich gesehen habe? Nein, ich will nur wissen, ob er damit einverstanden ist, dass wir seine Aussage auf ein Tonband aufnehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. No, I just wish to know whether you agree that we take your testimony on tape to support the recollection of the court. Oh yes, certainly. Oh ja, selbstverständlich. Herr Zeuge, Sie sind ebenfalls in Konzentrationslager Auschwitz gewesen? Mr. Witness, you have already also been at the concentration camp Auschwitz. The British Lager. Im britischen Lager. Also in einem Kriegsgefangenenlager. Therefore ja. In a prison of war camp. War ja. Dieses Kriegsgefangenenlager in Monowitz oder in Auschwitz? Was the prison of war camp at Monowitz or at Auschwitz? Well, we called all the camp Auschwitz because it was in the vicinity, you see, but I believe it was called Monowitz. Also sehen Sie, wir haben das ganze Lager Auschwitz genannt, weil es dort in der Nähe war, aber ich glaube, dass man es Monowitz genannt hat. Ja, Monowitz genannt hat. Wann sind Sie denn dorthin gekommen, Herr Zeuge? When did you get there, Mr. Witness? I'm not sure, and I wish to state, crave the indulgence of the court in respect of the actual date. Round about October 43 to round about August 44. Ich möchte bitte die Geduld des Gerichts in Anspruch nehmen. Ich bin mir nicht sicher über das Datum, aber es war von Oktober 43 etwa bis August 44. Von wo aus kamen Sie nach Monowitz? From where did you come to Monowitz? From Lambsdorff in Germany. Aus Lambsdorff in Deutschland. Und kamen Sie mit einem größeren Transport von Kriegsgefangenen dorthin? And did you get there with a larger transport of prisoners of war there? No, I was sent from Lambsdorff. Carry on. Ich wurde von Lambsdorff aus geschickt. To act as Red Cross Vertrauensmann. Um als Rotkreuz Vertrauensmann zu fungieren. Ja, sind Sie allein dorthin geschickt worden? Were you sent all by yourself there? I came by myself. The remainder of the British prisoners were there at the time. Ich kam alleine dorthin. Die übrigen der britischen Kriegsgefangenen waren zu der Zeit schon dort. Ja. Wer hat Sie denn zum Vertrauensmann des Roten Kreuzes gemacht? Who appointed you trustee of the Red Cross? The British officer in charge at Lambsdorff. Der britische Offizier, der das Kommando in Lambsdorff führte. Mhm. Und was für eine Aufgabe hatten Sie als Vertrauensmann des Roten Kreuzes? And what was your task as trustee of the Red Cross? In respect of Red Cross food. Hinsichtlich der Rotkreuz Lebensmittel. Uniforms. Uniformen. Underwear etc. Boots. Also Unterbekleidung und so weiter und Schuhe. And responsible for the welfare. Und verantwortlich für die Wohlfahrt. Ja. Yes. Sagen Sie. Herr Zeuge, haben Sie während Ihres Aufenthaltes in Monowitz feststellen können, dass dort die Kommandantur des Stammlagers Auschwitz zuständig war für Monowitz? Mr. Witness, were you able to tell while you were at Monowitz that the commander, the SS commander of Auschwitz was competent for Manowitz. The SS commandant and his other officers were in charge of the discipline over us. Also der SS-Kommandant und das SS-Personal waren für die Disziplin verantwortlich. Ja, und wer war der SS-Kommandant? Wissen Sie, wie er hieß? And who was the SS-Kommandant? Do you know what his name was? The chief of the commandant was Hoes, name like that, Hoes. Also der Chef der Kommandantur war Hoes oder so. War Hoes. It was Hoes. Yes. Und ja. Wissen Sie, wie sein Adjutant hieß? And do you know the name of his adjutant? I must crave the indulgence of the court. Ich muss um die Geduld des Gerichtes bitten. But for years I have tried to make my mind blank. Jahrelang habe ich versucht, mein Gedächtnis auszuschalten. Because it was affecting myself, you see. Weil es auf mich bedrückend wirkte. Bedeutend wirkte. Ja. Also Sie wissen nicht, wie der Adjutant hieß. Well, you do not know what the name of the adjutant was. No, to be truthful. Nein, um die Wahrheit zu sagen. Ja. Ist Ihnen der Name Mulka oder Höcker ein Begriff? Do the names Mulka or Höcker strike a note with you? I would not like to say yes if the name is faintly, but I would not like to. Also, ich möchte das nicht behaupten. Der Name ist schwach, aber ich möchte es nicht. Wissen Sie, welche Befugnisse diese eben genannten beiden Leute hatten? Do you know what authority the two people named had? Yes, they was responsible for all the small camps. It was all small camps in Auschwitz. Also, sie waren verantwortlich für all diese kleinen Lager um Auschwitz. Was heißt das? Sie waren verantwortlich für die kleinen Lager in Auschwitz. What does that mean? They had authority over all those small camps around Auschwitz. The people whom have been mentioned, also die Leute, die Sie erwähnt, die wir erwähnt haben, had other people, SS men of rank, that carried out their orders, you see. Also die hatten andere SS-Leute mit Dienstgrad, die ihre Befehle ausführten. Moment, Moment. Eben haben Sie gerade gesagt, die Namen Höcker und Mulka sind Ihnen ganz dunkel in Erinnerung, aber Sie können nichts mehr genau sagen. Jetzt wissen Sie auf einmal, dass diese Leute andere SS-Leute zu befehlen hatten. Wieso wissen Sie das denn? One moment. You just said that the names Höcker and Mulka are faintly in your recollection. And now, all of a sudden, you say that you now know that they had a command of other SS people under them. How do you know that? Well, during my time, also während meiner Zeit, I had meetings. Hatte ich Zusammenkünfte. With one name comes to my mind. Mit ein Name kommt mir ins Gedächtnis. Dr. Dörfeld. Dr. Dörfeld. And no, Dr. Dörfeld, I will not mention other names because I am not sure. Und, nein, also Dr. Dörfeld, ich möchte keine anderen Namen erwähnen, weil ich nicht sicher bin. But I knew they was responsible at Auschwitz IG Farben. Aber ich wusste, dass die verantwortlich waren in der Auschwitz IG Farben for the welfare für die Wohlfahrt of the Häftlinge, as you call them. Der Häftlinge, wie Sie das nennen. Also, Herr Zeuge, Sie haben mich offensichtlich gar nicht verstanden. Well, Mr. Witness, you obviously did not understand. Ich habe gefragt, ob Ihnen die Namen Mulka und Höcker ein Begriff sind. I did ask you whether the names Mulka and Höcker are known to you. Well, as I explained, also, the names erklärt habe. Yeah. The names give me a faint recollection, but die Namen sind mir dunkel in Erinnerung, ja. Aber ja. Und die zweite Frage lautete, was haben diese beiden Männer, nämlich Mulka und Höcker, für eine Position gehabt und welche Aufgaben hatten sie? What positions did these two men, Mulka and Höcker, have and what were their tasks? Their tasks, from my recollection. Ihre Aufgabe, meiner Erinnerung nach, were responsible. Waren Sie verantwortlich, to see that, darauf zu sehen, dass that, when the transports and people came in to Auschwitz, wenn die Transporte und die Leute nach Auschwitz hereingekommen sind, for the destination of the people who came in, die Bestimmung dieser Leute, die dort hereingekommen sind. Aha. Und woher wissen Sie das? And where do you know this from? Well, during my being allowed to go all over Auschwitz and Monowitz and that. Also dadurch, dass es mir erlaubt war, durch Auschwitz und Monowitz durchzugehen. With a guard. Mit einer Bewachung. I was able to see the transports come in. So war ich imstande, diese Transporte ankommen zu sehen. And there I saw the officers, you call them officers and the guards. Und da sah ich diese Offiziere, wie Sie sie nennen, und diese Wachen. Give the instructions for the details to go wherever they was going. Die Befehle zu geben über die Einzelheiten, wo die hingehen sollten. Und wieso wussten Sie, dass sich bei diesen Männern, die Sie als Offiziere bezeichnet haben, Mulka und Höcker waren? And how do you know that these men whom you have designated as officers were Mulka and Höcker? Well, I do not know the rank, and actually I do not remember the rank of them. Also ich weiß selbstverständlich nicht ihren Dienstrang. Ich erinnere mich nicht an den Dienstrang. That's what made me say the officers. Da habe ich auch nicht danach gefragt. Ich habe gefragt, wieso der Zeuge weiß, dass es sich bei diesen Männern um Mulka und Höcker handelte. However, this was not what I was asking for. I was asking the witness why he knew that those men were Mulka and Höcker. Because during the shouting that went on at the time, also während dieser Schreierei, die da vor sich ging, the names were mentioned. Wurden diese Namen erwähnt? But as I explained, aber wie ich erklärt habe, the names that the president has mentioned are just a faint recollection. Die Namen, die der Herr Vorsitzende erwähnt hat, sind nur eine schwache Erinnerung. Ja, also ich weiß nicht, ob ich mich so unklar ausdrücke. Well, uns geht es hier darum, bitte sagen Sie dem Zeugen doch Folgendes. Es ist behauptet worden von dem Herrn Rechtsanwalt Dr. Kaul, dass dieser Zeuge etwas darüber wissen, dass die im Lager Monowitz durchgeführten Selektionen von, vielleicht nehmen Sie das gerade mal hier an sich und lesen die Ziffer viermal dem Zeugen vor, damit Sie das nicht vergessen. Ob er davon etwas weiß? Mr. Witness, Counsel Dr. Kaul has made an allegation of what you are alleged to know. And number four, here in the allegations it says, the selections carried out in the Camp Monowitz of inmates not fully fit to work, to be murdered, were carried out, were ordered by the adjutant and the commandant of the base camp Auschwitz, amongst others, the accused Mulka and Höcker. And that as a result of agreements between the IG Farben Industry Incorporated and the SS. Bis dahin. Wissen Sie etwas davon? Do you know anything about this? Well, you see, I'm rather in a predicament. See, the president wants to know about these names, doesn't he? Also, ich bin sozusagen hier in einer Klemme. Der Herr Präsident möchte die Namen wissen. Nein, ich möchte nicht die Namen wissen, sondern ich möchte wissen, ob Sie die Leute gekannt haben und was Sie wissen von Ihrer Tätigkeit. Diese Frage habe ich jetzt schon dreimal gestellt. No, I just wish to know what you know about these people and what you know about their activities. This question I've already posed 3 times now. Yes, well, let us be fair then and say... Lassen Sie uns bitte fair sein dann und sagen... That Was erlassen Sie uns bitte? Lassen Sie uns bitte fair sein. Fair. Fair sein, ja. That I'm sorry to the president. Es tut mir leid, Herr Präsident. That the names, well, it would be fair to say, it would be fair to say, yes, it would be fair to say. Also es wäre fair zu sagen. That the names do not come to my mind. Dass mir die Namen nicht einfallen. Ja. Ich will Ihnen zur Unterstützung Ihres Gedächtnisses sagen, dass der Angeklagte Mulka im Oktober 1943, als Sie ins Lager kamen, schon längst aus dem Lager verschwunden war und gar nicht mehr dort war. I wish to say to refresh your memory that the accused Mulka had already left the camp in October 1943 and was not there anymore. Good. Also. Nach meinem Dafürhalten war es Ihnen weder möglich, ihn persönlich kennenzulernen, noch überhaupt von ihm etwas zu erfahren. Aber in my opinion, it was neither possible for you to know him personally or to hear something about him. Bezüglich des Angeklagten Höcker können Sie uns nähere Angaben auch nicht machen, oder doch? However, in relation to the accused Höcker, you cannot make any specific statements, or can you? No. Nein. Nein. Sie, wissen Sie etwas davon, ob arbeitsunfähige Menschen in dem Lager ausgewählt worden sind, um sie zu töten? Do you know anything about the fact that people unfit for work at the camp were selected to be killed? Yes. Ja. Und was wissen Sie da? And what do you know? In IG Farben themselves, in IG Farben the works. Also in the IG Farben, in the Fabrik. The guard in charge of a party. Die Bewachung, welche eine Partie beaufsichtigte. Would someone would come to the factory and say to this guard... Es wird jemand zur Fabrik kommen und dieser Bewachung sagen, that his group of, say, 50, dass seine Gruppe von, sagen wir, 50, that was working in the factory, die dort in der Fabrik gearbeitet haben, were to be marched back, to be taken back, sollten zurückgenommen werden to the, their Lager, in ihr Lager, because they was wanted there, weil sie dort gebraucht würden, and then there would be shouting, and some would try to run away. Dann gab es dort Schreierei und einige würden versuchen wegzulaufen, because they knew, weil sie wussten, that they was going back to the lager to be marched off to the guest chambers or dass sie nach dem Lager zurückgebracht würden, um nach den Gaskammern abzumarschieren. Ich habe Sie gefragt, ob Sie etwas davon wissen, you know, dass unter den dort arbeitenden Gefangenen des Auschwitz-Lagers about it, that amongst the inmates of the Auschwitz camps, Auswahlen vorgenommen worden sind von Häftlingen zum Zwecke ihrer Tötung. Selections were carried out of inmates for the purpose of their being killed. Yes, now I will tell you. Und wie war das mit diesen Auswahlen? Wer hat sie vorgenommen? Wann wurden sie vorgenommen? Wie viel? Erzählen Sie uns einmal, was Sie davon wissen. How was it with those selections? When were they carried out? Who carried them out? And tell us about those selections. I'll tell you. Ich werde Ihnen. Aber bitte ins Mikrofon sprechen. And please talk into the mic. Sorry. Yeah. Hearing about the atrocities. Als ich über diese Atrocitäten hörte, Grausamkeiten hörte, that were going on, die vor sich gingen, and owing to the fact, und aufgrund der Tatsache, that there was a British doctor, dass ein britischer Arzt in the concentration lager, im Konzentrationslager war, I made arrangements, traf ich Vorkehrungen, to change with one of the inmates, mit einem der Häftlinge zu tauschen. This took place in IG Farben Works. Das ging in der Fabrik der IG Farben vor sich. This went on in the factory of the IG Farben. At the moment, yes. Ja, in dem Augenblick. I must ask for permission to make it long to explain. Ich muss um Genehmigung bitten, es lang zu machen, um zu erklären. Der Wechsel. Ging in der Fabrik vor sich. Movement. Nicht der Schichtwechsel. Sie haben es ja alles in dem Lebenslauf stehen, in der eidesstattlichen Versicherung, die ich überreicht habe als Dokument 9. Er war Kriegsgefangener und tauschte mit einem Konzentrationshäftling. Dieser Tausch ging vor sich in der Fabrik. Also, das ist unrichtig übersetzt worden. Also, Herr Dolmetscher, wollen Sie bitte Ihre Übersetzung überprüfen. Was hat der Zeuge nun tatsächlich gesagt? Would you please repeat what you said? Hearing that a British doctor, Als ich hörte, dass ein britischer Arzt, in fact, a note was passed to me. Tatsächlicherweise wurde mir eine Nachricht zugesteckt. Was in the concentration lager, in dem Konzentrationslager war, and having many notes given me about people who were in the concentration lager, und ich viele Zettel erhielt über Leute, die im Konzentrationslager waren. Ich verstehe ihn auch sehr schlecht. Er spricht anscheinend auch nicht in das Mikrofon rein. Ja, also können Sie nicht uns ganze Sätze übersetzen, damit wir wenigstens wissen, worum es sich handelt? Jawohl, Herr Präsident. Ja. Also, er hat festgestellt, dass im Konzentrationslager Auschwitz ein britischer Arzt eingesessen hat. Well, you determined that a British doctor was in the concentration camp Auschwitz. Yes. Und er wollte nun diesen britischen Arzt austauschen, oder wollte er ihn besuchen in diesem Lager, oder was wollte er mit diesem Arzt machen? Now you wish to exchange that British doctor, you wanted to visit him, or what did you wish to do? Meine Herren, bitteschön, wir haben Mühe, ihn zu verstehen. I thought, and I must explain here, that as the note said, he was a British doctor. Ich dachte, und ich muss hier erklären, da der Zettel besagte, dass ein britischer Arzt wäre. I had to find out. Musste ich herausfinden. For myself. Für mich selbst. Whether this was true. Ob das wahr wäre. So I exchanged my clothes. Also tauschte ich meine Kleidung. With one of the inmates, mit einem der Häftlinge, and walked back when it was time to go to the concentration lager. Und ging, als es Zeit war zu gehen, zurück nach dem Konzentrationslager. Yeah. I would like to make this point that the guard was not concerned. Ich möchte betonen, dass die Wache sich nicht damit befasste. Who he took back amongst his group? Wem er zurückbrachte in seiner Gruppe? All he was concerned with. Alles, womit er sich befasste, was numbers. War Anzahl. If he took out, say, 50 from the concentration lager to the works. Wenn er, sagen wir, 50 aus dem Konzentrationslager mit herausnahm nach der Fabrik, muss er 50 wieder zurückbringen. Yes. Barring those that had died during the day. Ausgenommen der Anzahl, die während des Tages gestorben war. For which he had a note given him by the German. Wofür ihm ein Zettel gegeben wurde von dem Deutschen. To explain why he would be one short. Um zu erklären, weil, warum er einen weniger hätte. I then marched back to the concentration lager and my group was counted and taken through into the camp itself. Ich marschierte dann zurück nach dem Konzentrationslager. Meine Gruppe wurde gezählt und in das Lager eingebracht. Once again counted. Noch einmal gezählt. And waited for further inmates to be marched in. Und wartete auf weitere Häftlinge, die hereingebracht werden sollten. So that we sort of formed a square. So dass wir so eine Art Karree bildeten. And the other two inmates that were sort of shielding me. Und die anderen beiden Häftlinge, die mich sozusagen geschützt haben, in case I was found out, im Falle, dass man mich herausfinden würde, explained to me, one of them could speak perfect English, erklärten mir, einer von ihnen konnte perfekt Englisch, that he thought that there would be a selection that evening. Dass er dachte, dass am diesem Abend eine Selektion stattfinden würde. Ja, es wird hier gebeten, dass wir eine Pause einlegen sollten. Da wir auch schon über 12 Uhr gekommen sind, wollen wir dann in die Mittagspause eintreten. Und, Herr Kauert, Sie wollten uns erzählen, wie Sie zu der Selektion gekommen seien und waren gerade dabei, uns zu schildern, wie Sie mit einem anderen Häftling die Kleider getauscht haben, dann ins Lager kamen und dort erzählt bekommen haben, heute Abend solle hier eine Selektion stattfinden. Mr. Coward, you were just telling us about how you got into that selection, how you exchanged clothes with another inmate, got into the camp and how you were told that on that night... Was ist los? Der angeklagte Handel ist, glaube ich, nicht verdrehen. Ich bin für den Nachmittag von dem Herrn Landgerichtspräsidenten zum amtlich bestellten Vertreter ernannt worden. Nur für den Nachmittag. Für wen? Für den Rechtsanwalt Joschko. So, dann muss das Protokoll aufgenommen werden, Rechtsanwalt Göllner. Als amtlich bestellter Vertreter für Rechtsanwalt Joschko. Weiß ich nicht. Ja, also, soll der Zeuge bitte weiter erzählen. And how you were told that on that night a selection was to be carried out. Would the witness please continue to relate? Yes, we was lined up in a square and say a German officer with some Feldwebels and guards came into the square. Wir waren im Karree aufgestellt und ein deutscher Offizier und einige Feldwebel kamen in das Karree. And with a list of papers, they started to call out names and number off so many people. Und mit einer Liste fingen sie an, die Namen und die Nummern von so und so vielen Leuten aufzurufen. While this was taking place, as the officer and his under officers were going along partitioning off so many people. Und während das vorging, ist der Offizier und seine Unteroffiziere längs gegangen und haben so und so viele Leute abgeteilt. And the remainder of the inmates realized what was going to happen. Und die übrigen Häftlinge erkannten, was geschehen sollte. Some of them panicked. Bekamen einige panische Angst. And it meant that the proceedings were disrupted owing to some of them leaving their particular place. Und der Vorgang wurde dadurch gestört, dass einige ihren bestimmten Platz verlassen haben. In fact, the two Häftlingers that were helping me tried to move me further away down the line. Tatsächlicherweise haben diese beiden Häftlinge, die mich geschützt haben, versucht, mich weiter in der Reihe hinunter zu bewegen. Because they visualized that I and themselves might be on the selection committee. Weil sie vor Augen hatten, dass sie und ich auf dieser Selektionsliste wären. But please God was watching over me that night, and we was dismissed, the remainder of us, to our huts. Aber Gott hat mich an diesem Abend beschützt und der Rest von uns wurde nach unseren Hütten entlassen. We arrived in the huts and then the door was opened once again. Wir sind in den Hütten angekommen, dann wurde die Tür nochmals aufgemacht. And we was told to go to, may I say what? Yes. Darf ich noch mal unterbrechen? Ich habe eben mit meinem Kollegen Stolting gesprochen und habe doch etwas Bedenken, dass ich nicht dem Schwurgericht eine unrichtige Erklärung abgebe. Ich bitte die Sitzung, 5 Minuten zu unterbrechen. Ich habe noch nicht in Händen die Urkunde des Herrn Landgerichtspräsidenten über die Vertretung. Und mein Kollege Stolting meinte eben, eine Vertretung für den Nachmittag als amtlich bestellter Vertreter sei unzulässig. Ich möchte also nicht in die Gefahr laufen, eine unrichtige Erklärung abzugeben. Ich habe gestern unterzeichnet das Einverständnis auf einem Antrag des Rechtsanwalts Joschko für heute Mittag als amtlich bestellter Vertreter, habe aber diese Urkunde noch nicht in Händen. Ich bitte mir Gelegenheit zu geben, die Geschäftsstelle des Landgerichtspräsidenten anzurufen, damit ich feststellen kann, ob dem Antrag entsprochen worden ist oder nicht. Aber sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, ich wäre Ihnen sehr dankbar gewesen, wenn Sie das schon getan hätten vor Beendigung der Mittagspause. Denn jetzt werden wir ja wieder aufgehalten. Da ist der Rechtsanwalt Gerhard da, also bezüglich Barecki ist eine Vertretung vor, aber nicht bezüglich Handel. The huts that the inmates' huts. Wir sind zurück nach den Hütten gegangen, den Häftlingshütten. The doors were open once again, and they was allowed out to the wash place. Die Türen wurden wieder geöffnet und man erlaubte ihnen hinauszugehen nach den Waschständen. During this time, I was shouting and asking for the name of the British doctor. Während dieser Zeit habe ich gerufen und habe um den Namen des englischen Arztes gefragt. In order to make up my mind if it was true. Um mich zu entscheiden, ob es wahr wäre. I would like to point out at this particular moment that this particular doctor was a ship's doctor. Also in dem Augenblick möchte ich darauf hinweisen, dass dieser besondere Arzt ein Schiffsarzt war. And also of Jewish origin. Und auch jüdischer Herkunft. Ja. Nun, also ich glaube, dass das Schicksal dieses Schiffsarztes uns nicht so sehr jetzt hier zu beschäftigen hat. Ist das alles, was der Zeuge weiß über die Selektion? Well, I don't believe that this, the particular fate of this doctor is not to concern us very much here. However, is this all that the witness knows about the selection? Next morning. Am nächsten Morgen. I will make it quick. Ich werde es schnell machen. Ja. Next morning we formed up again and another lot was taken out. Und am nächsten Morgen wurde wieder eine Anzahl herausgenommen. And we was marched off, checked off and marched off to the work. Wir wurden zur Arbeit gebracht, wegmarschiert. And I went to the place in the IG Farben factory and met the chap who changed clothing with me. Und ich ging zurück zur Stelle in der IG Fabrik und traf den Burschen, mit dem ich die Kleider gewechselt hatte. And on a many, wechselte wieder die Kleidung. Many other occasions at Auschwitz station I saw the transports come in. Zu vielen anderen Gelegenheiten in Auschwitz habe ich die Transporte ankommen sehen. And the similar selection of the old and the young moved to one side, and I spoke with the guard, and he said, "This is what is happening. They will go to the gas chambers or crematorium, and the others will be put to work." Und zu anderen Gelegenheiten habe ich gesehen, wie die Transporte angekommen ist und die Jungen und die Alten auf die eine und auf die andere Seite. Und ich habe mit einer Bewachung gesprochen und er hat mir gesagt, dass die nach den Gaskammern gingen. Ja. Weiß der Zeuge oder wissen Sie etwas davon, wer diese Selektionen durchgeführt hat, ob die Angeklagten bei diesen Selektionen beteiligt waren? Does the witness know who participated in those selections, whether any of the accused took part in those selections? As I've explained, the names do not mean a thing to me, but on one occasion I saw Eichmann with a lot of the high German officers there because he was the one that started shouting to get these people away, even if it meant that the young ones went also, the youngest people went also. Also, wie ich Ihnen schon erklärt habe, bedeuten mir Namen nichts. Aber zu einer Gelegenheit habe ich Eichmann dort gesehen mit vielen hohen deutschen Offizieren. Und er war auch der, der geschrien hat, dass sie diese Leute wegschaffen sollten. Also die jungen Leute, die sehr jungen Leute auch. Hm. Von den Angeklagten haben Sie bei den Selektionen niemand erlebt? You didn't see any of the accused at those selections? No. Nein. Sind noch Fragen von Seiten des Gerichts, von Seiten der Staatsanwaltschaft, Herr Rabe? Herr Dr. Kaul? Eine Frage. Ist das, Herr Zeuge, das einzige Mal gewesen, dass Sie im Konzentrationslager Monowitz gewesen sind, diese eine Nacht? Mr. Witness, was that the only time you had been in the concentration camp Monowitz, that one night? Yes. Ja. Ich danke schön. Keine Fragen mehr von Seiten der Verteidigung? Keine Frage mehr. Ist der Zeuge... Wieso wissen Sie? So. Es ist also bezüglich der Beeidigung dieses Zeugen werden keine Anträge gestellt. Der Zeuge ist zu beeidigen. Fragen Sie bitte den Zeugen, ob er bereit ist, das, was er gesagt hat, mit gutem Gewissen zu beschwören. The witness shall be sworn. Are you ready to swear to your testimony? I am. Das bin ich.